الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، بارك الله فيكم. Der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter mit der Erklärung von Sabul Salam, Kitab al-Jami'a, باب البر والصلة. البر بكسر الموحدة هو التوسع في فعل الخير، والبر بفتحها المتوسع في الخيرات أو المتوسع في الخيرات. ومن صفات الله تعالى والصلة بكسر الصاد مصدر وصله كوعده عده، أي تكرر في الحديث صلة الأرحام، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والتعطف عليهم والرفق بهم ورعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساءوا، وضد ذلك قطيعة الرحم انتهى. أي بارك الله فيكم، البر هو التوسع في الخير، وصلة الأرحام الإحسان إلى الأقربين من ذوي الأنساب والأصهار والتعطف عليهم والترفق معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري وكذلك مسلم. عن أنس رضوان الله عليه وكذلك أخرج الترمذي: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثواة في المال، من سأل أجل. وأخرج أحمد عن عائشة مرفوعة: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذن بارك الله فيكم، أولا فلنعلم معنى يزيدان في الأعمار. الله سبحانه وتعالى يا أخوة يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، فكيف نجمع الجمع بين هذه الآية وذاك الحديث؟ هو الجمع يكون الزيادة هنا كناية في البركة. الله سبحانه وتعالى يبارك في عمر الإنسان وفي وقت الإنسان، هذا معنى. أما المعنى الآخر فالزيادة على حقيقتها. فالله سبحانه وتعالى يعلم أن فلانا من الناس أنه سيصل الرحم وسيكون باق مع الآخرين، لذلك سيزيد الله سبحانه وتعالى له في عمره من غير أن يتغير شيء في اللوح المحفوظ. فاللوح المحفوظ كله ما يتغير، قدر الله سبحانه وتعالى واقع. وإنما يا أخوة هنا عندنا قضاء مبرم وقضاء معلق، وهذا القضاء قضاء معلق. على كل الذي يريد، هذا فضل البر، فضل البر وفضل صلة الرحم. تحب أن يبسط لك في الرزق وأن ينسى لك في الأثر، يعني في الأجل، أنه يزيد أجلك، يؤخر لك أجلك ويطول عمرك، فافعل هذا. فعمر الإنسان وحياة الإنسان هي الطاعة، عمرك الذي تعيشه هو طاعة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يريد أن يطيل الله سبحانه وتعالى عمره فليذكر ربه ويعمر قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا أهم الأمور، وكذلك يصل رحمه. بارك الله فيكم. كابيتال البر والصلة. البر تجنحتيكاي، الصلة فليجن der Beziehung zur Verwandtschaft wandeln. Was war بارك الله فيكم، das geht darum in diesem Kapitel und dieses war eben die sehr wichtig sind. Was bedeutet البر؟ البر bedeutet, dass man viel Gutes tut. صلة الرحم ist normalerweise صلة kommt im Arabischen von Verbindung von Verbindung, Kontakt haben. Aber Silat al-Rahim bedeutet, dass man die Verwandtschaftsbande, Beziehungen pflegt. Abu Hurairah radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das mag, dass sein Lebensunterhalt vermehrt wird und dass sein Leben länger wird, dann sollte diese Person, die das machen will, sollte diese Person die Verwandtschaftsbande pflegen, die Beziehung zu ihrer, zu seinen Verwandtschaften. Sagt man Silat al-Rahim, das kommt von Gebärmutter, weil man verwandt ist mit den anderen Leuten. Das ist bei Bukhari und dieses Hadith auch hat Anas radhiyallahu anhu überliefert. Das ist bei Sahih Muslim. Bei At-Tirmidhi, At-Tirmidhi hat überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Silat al-Rahim, die Beziehung zur Verwandtschaft, wird dazu beitragen, dass man gemocht wird in der Familie und dass man mehr Vermögen bekommt und dass man länger lebt. Und Ahmed hat überliefert von Aisha, Pflegen der Verwandtschaft und gute Nachbarschaft tragen dazu bei, dass man besser lebt und dass man länger lebt. Was bedeutet das, Barakallahu fikum? Das bedeutet, durch Beziehung zur Verwandtschaft wird Allah dir mehr geben von Lebensunterhalt und du wirst auch mehr leben. Das heißt, du wirst auch Segen bekommen in deinem Leben. Die Gelehrten sagen, natürlich Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surat al-A'raf, in Surat al-A'raf, die Ayah 34, wenn ihre Stunde kommt, dann werden sie keine Zeit mehr leben oder weniger leben. Das ist genau, sie werden in der Zeit sterben, die Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Und hier steht, das Leben wird länger. Wie versteht man das? Eins versteht man, indem man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala segnet das Leben dieser Person. Diese Person wird 60 Jahre leben, aber in diesen 60 Jahren wird das ganze Leben gesegnet. In verschiedenen Bereichen. Das heißt, wenn wir auch weniger leben als die anderen Nationen, aber unser Lohn wird mehr sein. Das sagen die Gelehrten. Die anderen Gelehrten sagen, nee, wirklich, das wird länger. Da wird man länger leben. Aber das ist doch beschrieben, wie viel man lebt oder wie lange man lebt. Wie versteht man das? Pass auf. Das ist sehr wichtig. Was Allah subhanahu wa ta'ala, geschrieben hat in der geschützten Tafel, bleibt immer fest. Es wird nicht verändert. Jetzt aber hier gibt es eine Überlieferung, es könnte das länger werden. Was wird das? Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat in der geschützten Tafel geschrieben, dass diese Person eigentlich 60 Jahre leben sollte. Aber weil diese Person gut zur Verwandtschaft war und tugendhaft war, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt diese Person weiterleben. Und das wird in der geschützten Tafel geschrieben, dass er 65 lebt und nicht mehr 60. Alles wird nicht geändert und das bleibt bei dem Gleichen. Durch Segen, dass man von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man etwas Gutes getan hat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das heißt, man sollte verstehen, wenn dein Herz Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt und wenn du Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbetest und wenn du deine Verwandtschaft pflegst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dein Leben segnen, dein Vermögen vermehren und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dir ein schönes, langes Leben geben. Natürlich Allah subhanahu wa ta'ala verbindet das auch mit den anderen Taten und Handlungen, die man natürlich im Islam haben muss, damit man diesen Segen von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. وعن جبير بن مطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. وأخرج أبو داود الحديث عند البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود من حديث أبي بكر يرفعه ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. من قطيعة الرحم. وكذلك من حديث أبي هريرة يرفعه: إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. اختلف العلماء في حقيقة الرحم التي تجب صلتها، ولكن الصحيح يا أخوة أن الرحم درجات، الرحم درجات. وطبعا صلة العبد لأمه وأبيه وابنه وبنته وأخاه وأخته وأخيه وأخته غير يا أخوة من صلة ذلك العبد مثلا لابن ابن العم، أو مثلا ابن ابن الخال، أو صهر الكذا. فأولا يجب أن تكون بارك الله فيكم العلاقة مع الأب والأم والأخ والأخت والابن والبنت، وهؤلاء الأصل بالنسبة للإنسان، ثم الأعمام والأخوال والعمات والخالات، ثم القريب فالقريب، أو القريب فالأبعد فالأبعد، وإلى غير ذلك. وقطيعة الرحم تكون ليس فقط بالمسمى يتكلم معهم، وإنما تكون بدرجات. فالناس مواصل ومكافئ وقاطع، فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه، والقاطع هو الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل، يعني هو الإنسان الذي يترك وما يسأل بالمرة عن. فليس القاطع، ليس الواصل هو من يصل من يصله، وإنما هو من يصل من قطعه، هذا هو واصل الرحم. على كل ما معنى لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع الرحم لا يدخل الجنة، أي لا يدخل الجنة ابتداء، ولكن طالما أنه مسلم، طالما أنه مسلم هذا ما يدخل في نار جهنم، وشرحنا ذلك في غير الدرس. فالصلة تكون بالكلام، وتكون بالزيارة، وتكون بالصدقة، وتكون بالزكاة، وتكون بالإعانة والمواساة بالمال وبالنفس وبالدعاء وبالكلمة. والله تعالى على أعلم. بارك الله فيكم. جبير بن مطعم زاكته دب خفيت صلى الله عليه وسلم زاكته ديينيك دب تسيون سوف فرنشافت بنده bricht kommt nicht ins Paradies. Derjenige, der die Beziehung zur Verwandtschaftsbande bricht, kommt nicht ins Paradies. Das war Bukhari und bei Muslim. Und Abu Dawud hat überliefert, es gibt keine Sünde, die Allah subhanahu wa ta'ala im Leben so bestraft und im Leben bestraft, wie die Abbrechung der Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Taten, die Handlungen von meiner Umma werden jeden Donnerstagabend an Allah subhanahu wa ta'ala vorgestellt, außer die Taten von einem, der die Verwandtschaftsbandebeziehung gebrochen hat. Deshalb, das ist sehr schrecklich, dass man das macht. Was bedeutet, dass man die Verwandtschaftsbande bricht? Das bedeutet, dass man mit der Familie überhaupt nichts zu tun haben will, unterstützt nicht, hilft nicht und fragt nicht. Und derjenige, der Beziehung zur Verwandtschaftsbande pflegt, ist derjenige, wenn die auch mit ihm keinen Kontakt haben wollen, der versucht natürlich Kontakt zu haben. Und die Leute sind drei. Es ist eine Person, die versucht, die Kontakt zu herzustellen. Eine Person, wenn sie ihn kontaktieren, dann kontaktiert er. Und eine Person, der will überhaupt nicht kontaktieren. Die Verwandtschaftsbande-Beziehung ist, dass man gutes Wort sagt, dass man selber unterstützt mit der Hand und dass man mit Vermögen auch unterstützt. Und wenn man das macht, dann hat man das bestätigt. Und natürlich, die Verwandtschaft, die sind unterschiedlich. Dein Vater, deine Mutter, dein Sohn, deine Tochter, die sind anders zum Beispiel als der Sohn von dem Onkel deiner Ehefrau. Das sind verschieden. Natürlich mit deiner Mutter, mit deinem Vater bist du anders als mit deiner Tante. Und als auch natürlich mit der Tante von der Tante oder zum Beispiel mit der Tante von deinem Schwiegervater. Da muss man aufpassen, Barakallahu. Da gibt es auch hier verschiedene. Aber wenn man die Verwandtschaftsbeziehungen nicht pflegt, dann wird man nicht ins Paradies kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, da muss man aufpassen. Übrigens, im Sahih al-Adab al-Mufrad, wir haben viel über dieses Thema gesprochen und auch bei Riyad Salihin haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Das ist jetzt in anderen auch Unterrichten haben wir über dieses Thema lang gesprochen. Deshalb brauche ich nicht jetzt alles detailliert sozusagen nochmal zu erklären. Al-Mughira ibn Shu'bah عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أي أولا الله سبحانه وتعالى حرم عليكم العقوق عقوق الوالدين ثم وأد البنات معروف بارك الله فيكم بالنسبة لوأد البنات وقيل وقال فهو الكلام في أمور لا طائل منها ولا فائدة فيها. قيل قال قال قيل قال قيل ما في فائدة. فالله حرمها عليكم والله عفوا ومنعا وهات عفوا منعا وهات هو بمعنى أنه يمنع ما يجب عليه ويطلب ما ليس من حقه وكره لكم قيلا وقال أو قيل وقال وكثرت السؤال هو السؤال للمال أو عن المشكلات من المسائل يعني سؤال كثير فيه أمور لا طائلة منها أو سؤال المال وكذلك إضاعة المال أي الإسراف والإسراف يكون في الوجوه المذمومة شرعا وفي التبذير بحيث أن الإنسان حتى في أمور الحلال أنه يبذر ولا حول ولا قوة إلا بالله وينفق في المباحات بشكل الإنفاق يا أخوة إما أن ينفق في الحرام أو أنه ينفق في الحلال أو أنه يزيد ويبذر في الإنفاق. فأما الإنفاق في المحرم فحرام وأما التبذير فهو كذلك حرام أما الإنفاق في الوجوه المحمودة شرعا فهذا هو المطلوب والله تعالى على وعلى. هذا الحديث تكلمنا عنه كذلك بارك الله فيكم في صحيح الأدب المفرد. وعن المغيرة بن شعبة بارك الله فيكم إكليقتي بس دي جزنت الله صلى الله عليه وسلم ساكتي الله سبحانك لا هاتو إيش فبوتن بس إيه شلشت دن متن زايد بس من دي ميتشن لبندش بكرات ون بس من نمت ونيش جبت. Und er sagte auch, sallallahu alaihi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala hat für euch auch bestimmte Themen nicht erwünscht. Das wird nicht gewünscht oder das ist unerwünscht. Qil wa qal. Er sagt und der andere sagt. Er sagt und der andere sagt. Das wird, wenn man viel redet über etwas, was sinnlos ist. Wa kathrat al-su'al, dass man viel nach Geld verlangt oder dass man Fragen stellt, die keinen Sinn haben. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ dass man das Vermögen verschwendet. Und das Hadith bei Bukhari Muslim. Wir haben auch diese Überlieferung Barakallahu fikum schon zwei oder dreimal erklärt. Einmal bei Sahih al-Adab al-Mufrad und auch bei Erklärung von Riyad al-Salihin. Aber trotzdem nur kurze oder paar Wörter dazu. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns verboten, dass wir schlecht zu den Müttern sind. Natürlich auch, dass wir schlecht zu den Vätern sind. Aber hier hat Allah, hat der Prophet sallam die Mütter genommen hier, weil, barakallahu fikum, die Mutter ist mehr verbunden mit dem Kind als der Vater. Weil der Prophet sallam gefragt worden ist, wen muss ich am meisten lieben? Da sagt deine Mutter, wen noch deine Mutter, wen noch deine Mutter? Und was mit meinem Vater und deinem Vater? Aber natürlich, dein Vater hat dich und alles, was du hast. Aber normalerweise, weil die Mutter dich getragen hat, die hat dich gestellt, die hat dir alles gemacht, deshalb deine Beziehung zu deiner Mutter ist anders zu deinem Vater. Allah subhanahu wa ta'ala hat verboten, dass man Schlechtes oder Mutter ist. Und hat verboten, dass man die Mädchen lebendig begrabt oder gräbt. Und man an Wahad, das bedeutet, man will immer haben, aber man will nicht geben. Oder man will das Recht immer haben, aber die Rechte von den anderen nicht gibt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala mag für uns nicht qil wa qal, was qil wa qal. Er sagt, der andere sagt, da verschwendet man seine Zeit und redet man über Themen und am Ende hat man davon nichts. Riba, Namima, reden über die. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Kathrat su'al, das heißt viel Fragerei. Das könnte entweder Fragereien sein nach bestimmten Themen, die man fragt viel, aber nach Themen, die Unsinn sind, oder man fragt nach Vermögen, nach Geld von den Leuten. Beides ist nicht gut. Bei Ida'at al-Mal, das bedeutet Barakallahu fikum, dass man sein Vermögen verschwendet. Und aufpassen, wenn du spendest für Allahs Pandale, das heißt nicht Verschwendung. Wenn du etwas Gutes mit diesem Vermögen machst, dann ist das keine Verschwendung. Verschwendung bedeutet, dass man dieses Vermögen wirklich ausgibt in Themen, entweder die haram sind oder die keinen Nutzen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Amr ibn al-As, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. خرج الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. يا أخوة رضا الله في رضا الوالدين. إذا رضي الوالدان عن العبد فإن شاء الله يرضى الله عليه، وإذا سخط عليه سخط الله عليه، وهذا إن لم يطلبا منه شركا أو حراما إذا كان في المعروف. يعني مثلا والدك والله يطلب منك أنك تزني أو تسرق أو أنك تقتل، تقول له لا، يقول لك أنا مو راضي عليك، فليقولها ألسنة. إنما لما يطلب منك خير وأمر فيه تقوى وصلاح وأمر ما في شيء، فهذا إذا لم تجبه لذلك ولا يرضى عليك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيكم. عن ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص أنه جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. قال: أحي والدك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، يعني روح احسن لوالدك، هذا جهادك. وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد، طبعا الحديث عند البخاري ومسلم، وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني قد هاجرت. قال: هل لك أهل باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. سبحان الله. يا أخوة، أمر عظيم، هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد، وعلى الرغم من ذلك ففيهما فجاهد. ولكن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وعلى الرغم من هذا وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. لذلك بارك الله فيكم، روى الحاكم وكذلك النسائي، سألت عائشة رضي الله عليها النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. رجع قالت: فعل الرجل؟ قال: أمه. فسبحان الله. لذلك بارك الله فيكم، ينتبه الإنسان في هذه المسألة، فهي عظيمة. بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عليهما اتسيلت في القفيت محمد صلى الله عليه وسلم، بس القفيت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت Zufrieden heilt Allah subhanahu wa ta'ala, ist in Zufriedenheit der Eltern. Und Zorn Allah subhanahu wa ta'ala wird erregt, wenn die Eltern zornig sind. Das ist bei Tirmidhi und bin Hibban al-Hakim. Muss aufpassen. Wenn deine Eltern mit dir zufrieden sind, dann wird Allah mit dir zufrieden sein. Und wenn sie mit dir unzufrieden sind, dann ist Allah mit dir auch unzufrieden. Natürlich, wenn diese Eltern von dir etwas verlangen, was gut ist, nicht was sie schlecht verlangen von dir, sagen sie, wir sind mit dir unzufrieden. Zum Beispiel, dein Vater sagt, ja, du musst den Islam verlassen. Sagst, nein, ich müsste Muslim sein. Sagt, ja, dann sind wir mit dir unzufrieden. Der soll das 1000 Jahre sagen. Aber es geht darum, wenn die Eltern von dir etwas Gutes verlangen und du machst das nicht. Abdullah ibn Amr, barakallahu fikum, radhiyallahu anhu, erzählte, ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er wollte ihn um Erlaubnis bitten, damit er mit ihm im Kampf zieht. Im Kampf zieht mit ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ahayyun walidak, leben deine Eltern? Der junge Mann sagte, ja. Der hat gesagt, dann in deinen Eltern sollst du sollst du Jihad machen. Das heißt, wenn du gut zu deinen Eltern bist und du kümmerst dich um deine Eltern, das ist dein Jihad. Und Abu Dawud hat überliefert von Abi Sa'id al-Khudri, ein Mann wanderte aus zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er kam aus Jemen. Pass auf. Aus Jemen kam er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, o Gesandter Allah, ich bin zu dir gekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, hast du Eltern in Jemen? Der sagte ihm, ja. Er sagt, hast du sie um Erlaubnis gebeten, dass du zu mir kommst? Der hat gesagt, nein. Der hat ihm gesagt, dann kehre zurück zu ihnen. Und wenn sie dir erlauben, dass du kommst, dann kommst du und du kannst dich aufopfern. Das bedeutet, barakallahu fikum, die Eltern haben so großes Recht. Aber bitte aufpassen, nicht, dass man falsch versteht. Nicht, dass deine Eltern, weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, wenn sie versuchen oder wenn sie von dir verlangen, dass du Schirk begehst, dann darfst du sie nicht gehorchen. Wenn sie von dir etwas Schlechtes verlangen, dann darfst du nicht. Aber trotzdem, deine Eltern haben ein großes Recht. Übrigens, wenn sie auch keine Muslime sind, dann musst du gut zu ihnen sein, wenn sie schlecht zu dir sind. Du musst versuchen, mit ihnen Kontakt aufrechtzuerhalten, wenn sie auch das nicht haben wollen. Aber du darfst nicht Allah subhanahu wa ta'ala, du darfst nicht Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten widersprechen in deinen Handlungen. Nicht, dass man sagt, ja, weil meine Eltern sagen, ich soll nicht in die Moschee, dann gehe ich nicht. Nein, soll nicht. Wa'an Anas, ja übrigens, Entschuldigung, bevor ich zu Anas. Es gibt eine schöne Überlieferung bei Imam Ahmed, bei Nasa'i und bei Hakim. Aisha radhiyallahu anha fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer hat das meiste Recht bezüglich der Frau? Er sagte, ihr Mann. Der Mann hat großes Recht. Dann hat sie gefragt, und bezüglich des Mannes, der sagte, seine Mutter. Seine Mutter. Deshalb eigentlich eine gute Frau sollte die Mutter von dem Mann, die Schwiegermutter, gewinnen. Und wenn sie sie gewinnt, dann wird sie ein sehr schönes Leben führen. Aber leider, viele verstehen das nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala zugeben. Wa'an Anas, an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قال, والذي نفسي بيده, لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث عند البخاري ومسلم. الحديث دليل على حق على عظم حق الجار والأخ, وفيه نفي كمال الإيمان عن الذي لا يحسن عن الذي لا يحسن لجاره أو لأخيه حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه, رواه النسائي. إذا بارك الله فيكم, يحب الرجل لأخيه يحب له الخير من الطاعات، من الطاعات والأمور المباحة في الدنيا، والأمور المباحة في الدنيا. وكذلك يحب لجاره الخير. فالجيران ثلاثة، ولكن كم جار قريب وجار بعيد يا أخوة. وإنسان يحاول أنه يحسن لجيرانه. وعن عبد الله بن عمر رضوان الله عليه أنه ذبح شاة فأهدى منها لجاره اليهودي. فلا، الإنسان يحسن لجاره حتى لو كان الجار كافر، لأنه لفظ الجار أتى في القرآن وفي السنة من دون تقييد بالإسلام ولا شك. طبعا شوف يا أخي، الجار الكافر له حق الجيرة، الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجيرة، والجار المسلم القريب له حق الإسلام وحق الجيرة وحق صلة الرحم. ثلاثة صار، ثلاثة. فهذه ثلاث حقوق للجار إذا كان مثلا قريبك، وإذا كان فقط مسلم فله حقان، وإذا كان كافر فله حق واحد وهو حق الجير. فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره، لا يؤذي جاره. وطبعا عائشة رضي الله عليها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جاري، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما بغي. لأن الأقرب هو الذي يكون له. ذاك حتى بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: قال إذا صنعت مرقا فأكثر واهدي لجارك. فإنسان يحاول أن يكون يتعامل مع جاره، وهذا فيه بر وهذا فيه خير بارك الله فيكم. أنس رضوان الله عليه يتسير تفون أنزل بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، بروفيت صلى الله عليه وسلم ذاكت بعد يمينك أن دي ما نزيلي إنزانا هند هند. Einer von euch wird nicht vollkommen in seinem Glauben, vollkommen in Iman, bis er seinem Nachbar oder seinem Bruder das wünscht, was er sich selber wünscht. Das war Bukhari Muslim. Bei An-Nasa'i, bis er seinem Bruder und seinem Nachbar wünscht, was er sich selber vom Guten wünscht. Das geht, barakallahu fikum, darum, dass du immer, wenn du ein richtiger Mu'min bist, wenn dein Iman vollständig, vollkommen ist, dann wünschst du auch den anderen, deinem Bruder und deinem Nachbar, das Gute. Und hier, wenn vom Nachbar wird gesprochen, dann ist der Nachbar, auch wenn er kein Muslim ist, dann musst du gut zu ihm sein. Und die Nachbarn sind drei. Ein Nicht-Muslim, der hat ein Recht, das ist dein Nachbarschaft, Nachbarschaftsrecht. Wenn er Muslim ist und dein Nachbar, dann zwei. Recht vom Islam und Recht von Nachbarschaft. Wenn er verwandt von dir ist, mit dir, dann drei. Verwandtschaftsrecht, Nachbarschaftsrecht und Islamrecht. So sollte den Muslim handeln. Ibn Umar ibn Ali hat ein Schaf geschlachtet und er hat seinem Nachbar, der Jude, etwas davon geschenkt. Es ist kein Problem, dass man gut zu den Nachbarn ist. Sondern das ist im Islam, dass wir versuchen, auch wenn sie nicht Muslime sind, wenn sie auch mit dir schlecht sind, dann versuchst du Geduld zu zeigen. Du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dein Bruder, der Muslim oder auch nicht Muslim, du wünschst ihm das Beste, indem du wünschst ihm, dass du den Iman hast, dass du den Islam praktizierst, dass du das Gebet verrichtest. Dann wünschst du auch den anderen. Du wünschst dir ein Leben, dass du nicht arm bist, dass du nicht bettelst, dann wünschst du auch den anderen. Weil ein Moment weiß, das kommt alles von Allah. Wenn Allah will, dann wirst du arm. Wenn Allah will, dann wirst du reich. Wenn Allah will, dann wirst du ein gutes Leben führen. Wenn Allah will, dann wirst du ein schlechtes Leben führen. Und wenn du davon überzeugt bist, dann versuchst du auch, diese Wünsche oder diese Hoffnung zu haben bei anderen Leuten. Und deshalb, barakallahu fikum, derjenige, der Allah und den letzten Tag glaubt, verschont seine Nachbarn und der behandelt sie nicht schlecht. Und derjenige, der an Allah und seinen letzten Tag glaubt, ist derjenige, der die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala, die Pflichten, seine Pflichten und die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala praktiziert. Und wenn du einen Nachbar hast, dann schenkst du ihm etwas. Abu Dhar, er fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Wenn du kochst, dann koch viel und beschenke deinen Nachbarn. Und auch Barakallahu. Aisha fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn ich zwei Nachbarn habe und ich möchte jemanden von ihnen was schenken, welchem schenke ich als erstes? Er hat gesagt, derjenige, der am nächsten sein Haus, am nächsten oder seine Tür, am nächsten zu dir ist. So ist die Sache, Barakallahu fikum, Barakallahu khair, in unserer Religion, da muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Wa'an ibn Mas'ud رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. سبحان الله. والحديث متفق عليه. إذن أي الذنب أعظم؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. هو خلقك وأنت تجعل له ند أي مثيل، فبدل ما تقول يا الله تقول يا فلان، أو بدل ما تشكره تشكر غيره وهو الذي خلق. هذا الأول. ثم أي الذنب؟ أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك أو أن يأكل معك. قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. قال أهل العلم في قوله تعالى من إملاق أي الأب والأم فقراء ويخافا إن أعطاهم الله ولد فإنه ما يستطيعان أن يطعمه، فقال الله سبحانه نحن نرزقهم وإياكم، كما نحن نرزقكم بعدين نرزقكم. وأما الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم أي يخافا الفقر، هم أغنياء ويخافا الفقر، فنحن كما نرزقكم نرزقهم. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك أي بزوجته التي تحل له، وعبر بتزاني لأن الزنا يكون برضاها، يعني ان ترضى هي، وهذه فاحشة الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن بارك الله فيكم، ابن مسعود رضي الله عليه زعت ايش فخاكت دين قزنتن الله صلى الله عليه وسلم welche Sünde ist am größten. Der Prophet ﷺ sagte, dass du Allah subhanahu wa ta'ala seinesgleichen annimmst oder anbetest und er hat dich erschaffen. Dann habe ich gesagt, und dann, er sagte, dass du dein Kind tötest, weil du Angst hast, dass er mit dir ist. Dann sagte, und welches? Er sagte, dass du Unzucht Einvernehmen des Unzucht mit deiner Nachbarin begießt oder mit der Frau von deinem Nachbar. Das heißt bei Bukhari Muslim. Was ist die größte Sünde? Überhaupt, das ist Schirk. Allah hat dir alles gegeben, Allah hat dir dich erschaffen und er hat dich erschaffen. Dann musst du ihm danken, dann musst du ihn anbeten. Wieso aber betest du andere an? Wieso fragst du die Leute und vergisst du ihn? Wieso gibst du den Leuten und gibst du nicht ihm? Wieso machst du, was die Leute sagen und machst du nicht, was er gesagt hat? Deshalb, das ist die größte Sünde überhaupt. Dann eine der größten Sünden auch, ist, dass du Angst hast, Angst hast, dass du arm wirst oder dass deine Kinder arm werden, deshalb willst du keine Kinder und du tötest deine Kinder. So, Allah subhanahu wa ta'ala bringt das in zwei Ayat im Koran. Einmal in Surat Al-An'am und einmal in Surat Al-Isra. In Surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala sagt وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Das wird tötet eure Kinder nicht aus Armut. Und in Surat Al-Isra und tötet eure Kinder nicht, weil ihr Armut fürchtet. Das heißt, einmal sind die Eltern reich und die fürchten Armut. Deshalb wollen sie keine Kinder. Und einmal sind die Eltern arm Und wenn sie sagen, wenn wir Kinder haben, dann haben sie nichts zum Essen. Allah sagt ihnen einmal, wir versorgen ihnen und euch und wir versorgen euch und ihnen. Das wird umgekehrt. Warum? Das heißt, du brauchst keine Angst zu haben. Wie du Versorgung bekommst, dann wird auch dein Kind bekommen. Und das Letzte ist, und dass man Zina begeht, Unzucht begeht, mit der Frau von Nachbar, natürlich mit ihrem Einverständnis. Und das ist eine der größten Sünden, weil du eine Pflicht hast, dass du deinen Nachbar schützt und dass du gut zu ihm bist. Nicht, dass du sein Leben kaputt machst und zerstörst, ruinierst, indem du Zina mit seiner Frau machst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, barakallahu fikum, die Sünden, die sind nicht nur diese. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal etwas gesagt, was die Situation sozusagen äquivalent war. Einmal sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er gefragt ist, welche Sünde ist am schlimmsten, der hat zum Beispiel gesagt, Uquq al-Walidain, schlecht zu den Eltern sein. Einmal hat er gesagt, hier, an Tazni bi Hayy al-Jar. Einmal sagte er Sihr. Einmal sagte er Al-Firar min al-Zahf. Einmal sagt er, dass man nicht die Zeit nicht im Gebet das Gebet nicht in der Zeit verrichtet. Deshalb, das kam ab und zu, sallallahu alaihi wa sallam, der hat das erklärt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alameen. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wenn du betest, dann dein Gebet ist ungültig. Ruh gani. Afwan gani. أنت gehst du machst Wudu oder gehst du machst Wudu? Du hast geschnarcht. Allah hedi gemal. Nein, nein, nein. Was ist? Vielleicht bist du psychisch krank.